In meiner Jugend wollte ich Teil der Skate-Kultur sein. Skateboard fahren konnte ich nicht, rief er die Skateboard-Legende Eric Kosten, die in YouTube-Videos SkateboarderInnen aus dem Auto heraus mit "Do a Kickflip" zum Kickflip auffordert, mir zu "Do an Ollie". Ich könnte heute noch nur verschämt weglachen. Diesen einfachsten aller Skateboard-Tricks brächte ich nach wie vor nicht zusammen. Aber Stunt-Skates, auch genannt Aggressive Skates, also solche zum Grinden hatte ich, und Stunt, wie man sagte, in der alte Leute Dorfsiedlung auf Rails und Curbs, die Vater zusammengedengelt hatte, auch den einen oder anderen Trick. Die etwa 3 Jahre, die ich das machte, gingen gänzlich ohne Verletzung rum, obwohl ich die Skates derart läppisch locker schnürte, dass es schnürte in Anführungszeichen heißen müsste und ich ohne Senkel öffnen raus- und reinsteigen konnte, weil ich wollte mich so gut es ging reinlegen können auf dem Rail. Im Skateshop 77 Sunset Strip, genannt 77, im beschaulich provinziellen niederbayerischen Straubing, bewunderte ich in den Auslagen all die coolen Skateboard- und Klamottenmarken. Carhartt und Vans und Edio und wie sie nicht alle hießen. Und Stussy. Jetzt, 20 Jahre später, schaue ich Season 3 der Serie Fargo, worin einige wichtige Figuren den Nachnamen Stussy tragen. Geschrieben wie Stussy, nur ohne die Pünktchen über dem U. Und es dämmert mir. Lag ich all die Jahre falsch mit der Skateboard-Markenaussprache Stussy? Ja. Indes die englische Wikipedia und das restliche Internet entgegen der Fargo-Aussprache sagen, die Marke werde Stussy ausgesprochen. Jedenfalls nicht Stussy. Mit 11, 12, 13, 14 Jahren aber wusste ich auf dem Dorf noch nicht um die im Englischen phonetisch bedeutungslosen Rockdots wie in Motorhead, Motley Crue oder Queensryche, denen mit den zwei Pünktchen über dem Y, und sagte eben, wie alle normalen, Motorhead, Motley Crue und Queensryche kannte ich noch gar nicht. Woher auch? Die Bravo gab's bei uns am Dorf nicht, wie der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und ebenfalls in Niederbayern aufgewachsene Hubert Aiwanger einmal dem ungefähr als stalinistisch-genozidalen Sozenbengel wahrgenommenen Kevin Kühnert auf Twitter antwortete, als er von diesem auf eine Bravo-Foto-Love-Story-artige Meinung angesprochen worden war. Und wir waren sozusagen bewahrt von all dem, was sie in ihrer Jugend in Berlin aushalten mussten. Woraufhin Kühnert, der ein bewunderns- wie beneidenswertes Twitter-Game fährt, das bekannte Foto Markus Söders vor dessen Franz Josef Strauß Jugendzimmer-Poster drunter kommentierte mit den Worten: "Bitter, Sie hatten also nie einen Bravo-Starschnitt an der Wand, Tränensmiley." Was Aiwanger veranlasste zur Antwort: "Nein, keine beklebten oder beschmierten Wände, geweißelt." Weil es beim Hubert schon daheim im Kinderzimmer so aussehen und zugehen musste, wie später im repressiv durchkonformierten Dorferscheinungsbild. Offenlegung. Die Bravo gab's bei uns am Dorf schon. Und zwar beim Läubelbäcker an der Hauptstraße sehr schräg gegenüber der Pfarrkirche. Aber da standen solche interessant aufklärerischen Dinge wie die Aussprache von Skateboardmarken oder Metalbands halt auch nicht drin.